Menschen sind oftmals den Tauben zu vergleichen, wenn die verblendete Vernunft nicht weiß, was ihr gesaget hatte. Gut hören, merke doch, wenn Jesus mit dir spricht, dass es zu deinem Heil geschieht. Wenn Jesus mit dir spricht,